Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Letzte Reihe Parkett. In ihrer neuen Folge besprechen Dominik und Yves kurz ihre zuletzt gesehenen Filme, tauchen wie üblich in die deutsche Synchrondatei ab und gehen auf ihre Hausaufgabenbesprechung der beiden gegenseitig aufgegebenen Filme der Woche ein. Sie besprechen Details der Filme und schließen die Folge mit ihrer Rubrik Nice oder Scheiß treffend ab. Vorhang auf für Hexenkessel. Einen der früheren Gangsterfilme von Martin Scorsese, in dem die kleinsten der Kleinkriminellen gezeigt werden, sowie Night, einer Komödie mit Ben Stiller und Jack Black, in welcher der Umgang mit Freundschaft, Reichtum und Neid behandelt wird. Wir haben für Sie mit reserviert, also nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die letzte Reihe Parkett. Hallo und herzlich willkommen an unsere Gäste. Hallo Dominik. Sanfte Grüße. Wie geht's dir? Sanfte Grüße, Yves. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ein bisschen verschnupft bin ich vom Wochenende. ich saß ein bisschen lange im Zug. Da war es vielleicht ein bisschen frisch. Und dann der Weg zum Hotel. Ich war beruflich unterwegs. Und seit Sonntag von der Rückreise läuft die Nase. Ich hoffe, das ist... Hast du dir im Zug einen Zug weggeholt, ja? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Ja, das ist zum Glück nur die Nase. Dann gute Besserung. Ja, danke schön. Ich habe ja gesehen, dass du im Zug saßt. Du nutzt ja die App Be Real. Und du auch, ja. Das stimmt. Da habe ich gesehen, dass du im Zug dann tatsächlich auch einen Film geschaut hast. Willst du mich dran teilhaben lassen, was du zuletzt geschaut hast und was dieser Film war? Gern. Dieser Film war auf Mubi aktuell auch noch verfügbar. Das ist auf Deutsch Liberace. Der Originaltitel ist Behind the Candelabra von Steven Soderbergh mit Michael Douglas und Matt Damon. Geht's um nicht direkt um das Leben von Liberace selbst, sondern von einem seiner Liebhaber und aus seiner Perspektive erzählt, was die für eine Beziehung zueinander hatten, wie das zustande kam und dann dabei war zu scheitern oder gescheitert ist quasi. Ja, sehr gut gemacht. Fand ich inszenatorisch sehr interessant, auch wieder von Steven Soderbergh. Der ist ja da ein bisschen findiger und experimenteller teilweise. Liberace. Liberace. Dann habe ich, das muss ich nachtragen noch vom letzten Mal, ich habe tatsächlich mit Eva Barbie im Kino gesehen. Barbie, Meerjungfrauen-Power. Woo! Der war überraschend witzig und gar nicht mal so schlecht. Ja. Vor allem, wenn man Rum-Cola dabei hat und ein Trinkspiel draus macht. Bei welchem Wort? Es waren mehrere Worte. Es war irgendwie Mondschein oder so. Und wenn sie sich an ihre Kette gegriffen haben, um irgendeinen Zauber zu machen. Ja, solche Sachen. Also richtig schönes Kino Luschenfilm-Daydrinking. Das ist schon. Ja. Schönen Samstagnachmittag. Oh, schön. Sehr gut. Okay. Das war sehr gut. Und Last Christmas habe ich gesehen. Diesen Netflix, romantischen. Oder? Boah, ich weiß gar nicht, ob der auf Netflix ist. Oh, nee, erzähl erstmal weiter. Auf Blu-ray zu Hause. Vielleicht irre ich mich. Dieser romantische Weihnachtsfilm mit George Michael-Musik. Emilia Clarke spielt mit, Henry Golding. Michelle Yeoh, die wir aus Everything, Everywhere, All at Once kennen, spielt in der Nebenrolle mit. War gut? Hat er dich eingestimmt? Mir gefällt er sehr. Ich hatte ihn damals, hallo Jördes, falls du zuhörst, mit ihr hatte ich den damals, als er im Kino lief, gesehen. Fand ich da schon sehr schön. Vielleicht verwechsel ich das auch deswegen, weil der mal im Kino lief. Nun ja, okay, also du bist schon ein bisschen in die Vorweihnachtszeit gekommen. Mhm. Wollte ich gestern eigentlich sogar auch machen. So, ich hatte mir einen Film rausgesucht mit Steve Martin und ja, den anderen Namen, da komme ich gerade nicht drauf, der heißt Ein Ticket für zwei. Ja, den kenne ich. Den kennst du? Ja. Ja, den habe ich damals mit meiner Oma mal geschaut. No, das ist einer der Weihnachtsfilme, die ich noch nicht gesehen habe und ich wollte halt dieses Jahr auch mal einen neuen, kultigen und der klang sehr kultig. Ist das zufälligerweise der Schauspieler von Alleine mit Onkel Buck? Ja. Ah, oh, aber super jung. Ist es, ja. Super jung, aber man erkennt ihn ein bisschen. Ja gut, ja, den... Das ist auch der gleiche, der diese Polka-Band, hahaha, Ja. Bei Kevin allein zu Hause. Allein zu Hause hat. Polka. Genau, das ist auch er. Ja, ja. Finde ich sehr, sehr cool. Besonders so in dieser Allein mit Onkel Buck Szenerie hat der für mich super gut funktioniert. Mhm. Gut. Ja, der ist ja schön. Den hast du jetzt nicht geschaut, nee, oder? Nee, ich wollte ihn schauen für die Weihnachtsstimmung. Hole ich aber jetzt noch nach. John Candy heißt der Mann. John Candy, danke. Ja. Bevor jetzt der 1.12. anbricht, ich glaube, dass die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, wann erscheint denn die? Die kommt am 2. Also, wenn diese Folge hier gehört wird von unseren Gästen, herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett, dann werde ich diesen Film geschaut haben. Erzähle ich dann beim nächsten Mal ein bisschen was drüber. Okay. Bevor ich jetzt auf meine Filme eingehe, die ich geguckt habe, will ich mich erstmal noch bei unserer lieben Kollegin Katharina mit C bedanken, die uns für die letzte Folge eine Sprachnachricht zur Verfügung gestellt hat. Und ich muss schon sagen, das war eine perfekte Minute. Das war sehr niedlich und sehr lieb und schön. Ja. Und sie hat auch zwei starke Filme empfohlen, finde ich. Absolut. Zwei sehr starke Filme, die haben wir natürlich beide gesehen und sagen, in der Kategorie Nice oder Scheiß, würde ich schon sagen, beides. Schon nice. Absolut sehr nice. Sehr ich würde sogar Lucky Number 7 noch nicer sehen. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Sind wir einer Meinung. Wir brauchen natürlich weiterhin Sprachnachrichten, wenn ihr dieses Format am Ende der Folge mögt. Irgendwie, mir bedeutet das irgendwie was, da auch unsere zuhörenden Gäste mit in den Podcast aufzunehmen durch diese Form. Mhm. Schickt uns da gerne was. Ansonsten gibt es keine Mini-Quiz-Folgen mehr auf Instagram. Das ist ernst gemeint jetzt. Das ist jetzt ernst gemeint, ne? Ja, ich fände es auch schön, wenn das weiter beibehalten werden kann. Es wäre schade, wenn es ausstirbt, sage ich jetzt mal, weil einfach kein Input kommt. Ja. Also bitte, bitte, bitte, ja, macht bitte mit. Das war an alle da draußen gerichtet. Ich meine, klar, die Leute wollen natürlich auch nur in einem Podcast zuhören, abschalten und nicht auf einmal in diese Drucksituation kommen, wenn das hier alles so gut klingt. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und so. Gut. Sagt's einfach. Sagt's einfach. Alles Stichpunkt, gut. Stichwort Mini-Quiz. Yves, ich habe da natürlich auch wieder eins mitgebracht. Das haben die anderen Gäste, die uns hier zuhören, natürlich schon gelöst. Und zwar die Hauptfigur dieses Films aus dem Jahre 1999 heißt Thomas A. Anderson. Und mehr kriegst du nicht. Matrix, das war viel zu einfach. Ist so, ne? Ich sehe die Enttäuschung. Mehr kriegst du nicht. Mehr kriegst du nicht. Das war's. Gut. In dem Film tragen viele, überdurchschnittlich viele Leute Sonnenbrille, hätte ich auch sagen können. Und es scheint nicht die Sonne. Gut, was habe ich denn zuletzt gesehen? Ganz zuletzt, gestern Abend erst, habe ich mich mal wieder hingesetzt und Cloverfield geguckt, den Found-Footage-Film aus dem Jahre 2008. Hatte ich einfach mal wieder Lust drauf und danach direkt noch 10 Cloverfield Lane hinterher, was ja auch im selben Universum spielt. Da gibt es dann noch Cloverfield Paradox, den gucke ich mir dann auch demnächst noch an. Muss aber sagen, bei 10 Cloverfield Lane bin ich eingeschlafen. War nicht so gut, oder was? Ja, doch schon. Ich kenne den Film, ja. Aber der ist halt deutlich ruhiger als Cloverfield. Da geht's das ist dann in so einem halt, Bunker, ne? Genau, da geht es dann so, um so eine Bunkersituation. Eine Frau hat einen Autounfall. Mann rettet sie, aber sie wacht halt angekettet auf und fühlt sich halt auch nicht so, als würde sie jederzeit gehen können. Er sagt ihr, draußen ist die Luft verseucht. Ja, sass. Und dann nimmt das alles ein bisschen seinen Lauf. Sie will natürlich unbedingt ausbrechen und es kommt ein bisschen zu Kammerspiel-ähnlichen Zuständen. Dann als nächstes, vorher geschaut habe ich gebinged tatsächlich die Serie 1899 auf Netflix. Ach, hast du schon gesehen, ja? Habe ich komplett geguckt. Die Nachfolgeserie von den Machern von Dark. Und Dark hast du doch gesehen. Das habe ich gesehen. Dark. Fand war ich Dark sehr, sehr, sehr gleich gut. Stark oder war Dark eher Quark? Dark. Was ein Käse. Ja. Dark war stark, ja klar. Dark war stark, sehr, genau. Sehr gut gefallen. Ja. 1899 will auch unbedingt Dark sein. Oh oh. Ja, ich habe es übrigens in OV geguckt. Das wurde mir empfohlen, das in OV zu gucken, weil das Coole an der Serie, was ich auch wirklich sehr, sehr multilingual gebracht finde. Genau, das Multilinguale. Ah, cool. Dass die Passagiere untereinander, da versucht ein Pole mit einer Französin zu sprechen und andersrum, aber die können sich ja gar nicht verstehen, weil diese Sprachbarriere besteht. Wir kriegen das natürlich über Untertitel dann alles natürlich übersetzt, aber das fand ich sehr, sehr gut und auch bis zur 6. Folge, die hat übrigens 8 Folgen, die Staffel, bis zur 6. Folge fand ich das auch alles sehr, sehr gut und spannend und auf einmal kriegt das dann so ein Wow, so ein Touch, der mir tatsächlich nicht mehr so richtig gefallen hat, was sie da am Ende, was sie da am Ende draus gemacht haben, fand ich dann doch eher quarkig als darkig. Okay. Das Wortspiel habe ich jetzt richtig schön ausgeschlachtet. Ja, hast du Interesse, es dir anzugucken oder jetzt nach meiner? Also es ist schon spannend, man kann es schon gucken, aber man darf jetzt nicht so eine Qualität wie bei Dark erwarten. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass du mich in meiner Vorfreude dämpfst, weil ich hatte schon hohe Erwartungen. Oh ja, hatte ich auch. Bis gerade eben. So, Der Look sieht gut aus, wirklich. Auch schauspielerisch ist da alles auf einem sehr angenehmen Level. Also ich schaue es mir schon noch an, so ist es nicht. Ja, aber guck mal, vielleicht merkst du auch die letzten 2 Folgen, irgendwas ist da. Aber es wird ja natürlich noch eine Fortsetzung geben. Und dann in ihrer Gesamtheit wird es hoffentlich dann auch schlüssig. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Und okay. Holy shit, wie wollen sie das erklären? Da bin ich gespannt. Egal. Na gut. Bevor ich mir dann die Hausaufgabe Hexenkessel angeschaut habe, habe ich mir den... Er wird zu weiten Teilen als der beste Horrorfilm des Jahres gehandelt. Angeguckt. Der erscheint übrigens am 28.12. in Deutschland auf Disney+. Unter dem Reiter Star. Also 28.12. merkt euch das, denn da erscheint Barbarian. Sagt ihr jetzt nichts, oder? Hast du noch nichts drüber gehört? Irgendwie. Aber Barbarian hat so ein rotes Cover und da steht so eine Frau vor so einer Tür quasi und die Kamera ist da so aufgestellt, als ob der Raum so ein bisschen gefilmt wird und sie am Ende des Raumes. Habe ich über VPN geguckt? Denn in den USA. Das ist dein neues Game, ja. Das ist so ein geiles Game, VPN. Ist nämlich auf Amazon Prime in Übersee, wie man so schön sagt, bereits erschienen. Habe ich mir für 3,98 Euro habe ich mir ausgeliehen und fand den 40 Minuten lang unfassbar stark. Mir ging wirklich manchmal so die Kinnlade runter und ich war richtig gespannt, was da als nächstes passiert. Gegen Ende hat der Film auf jeden Fall so seine Schwächen. Was mir bei dem Film übrigens besonders aufgefallen ist, was ich auch sehr lustig finde im Zusammenhang mit der Hausaufgabe, der Song, der Film endet mit einem Song. Mit dem Song beginnt Hexenkessel. Und wenn ich den jetzt anfange, wirst du genau wissen, welchen ich meine. Und zwar ist es Be my little baby. Genau, also man weiß, was gemeint ist, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht 1:1. Naja, viel hat nicht gefehlt. Das war nicht die Radioversion. Ich war nicht eingesungen. Genau. Ist auf jeden Fall Endsong von Barbarian und der Anfangssong von Hexenkessel. Fand ich sehr, sehr cool. Wollen wir über Hexenkessel sprechen, weil das jetzt die Überleitung dahin war? Oder willst du lieber Neid, damit du es hinter dir hast? Nee, wir machen es diesmal umgekehrt zum letzten Mal und fangen mit Hexenkessel bzw. Mean Street an. Ja, da habe ich mir auch synchrontechnisch nichts rausgesucht. Das habe ich dann erst wieder bei Neid gemacht. Sonst ist es einfach wirklich zu viel. Hast du ihn auf Deutsch gesehen? Ich habe ihn mir auf Deutsch angeguckt, genau. Okay. Hexenkessel, Mean Streets aus dem Jahre 1973, ist also eigentlich nicht so ganz meins, aber im Gegensatz zu den letzten Filmen hast du mir einen Film gegeben, der mal nicht mich mit 100 Fragezeichen zurücklässt, sondern der war einfach klipper klar. Regie und Drehbuch von Martin Scorsese, von wem auch sonst. Natürlich bringe ich dich jetzt wieder in die Verlegenheit, mir zu sagen, was du von Scorsese noch kennst. Ist keine Verlegenheit. Cap d'Angst, Goodfellas als, glaube ich, prominentestes Beispiel. Ja. Casino, den ich ein bisschen stärker noch einschätze. Aha. Dann haben wir noch hier Irishman, Der kam erst vor 2 Jahren oder so raus. Auf Netflix. Ja. Gut, reicht mir. Departed. Mir fällt bestimmt noch mehr ein. Nicht, dass dir eines Moments nichts mehr einfällt, dann wird es wieder peinlich. Mhm. In den Hauptrollen dieses Films sehen wir Robert De Niro und Harvey Keitel. Robert De Niro spielt Johnny Boy und Harvey Keitel spielt Charlie. FSK 16 haben wir hier, was auch völlig klar geht, glaube ich, ne? Ja, schon. Die Handlung lässt sich tatsächlich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Und dann können wir sehr gerne mal ein bisschen durch den Film stiefeln. Und zwar, die Handlung des gesamten Films ist tatsächlich einfach nur, ein Kleinkrimineller versucht, den Frieden zwischen seinem Freund Johnny und den Gläubigern von Johnny irgendwie zu wahren. Ja, das ist so der Kernpunkt, finde ich. Natürlich gibt es da noch der Versuch eines Aufstiegs in der, New Yorker kleinen Gangster-Szene, weil es ist wirklich so, hier und da kam ich mir ein bisschen vor, als wäre ich an Pusher erinnert gewesen, hatte ich dir ja auch schon mal empfohlen, die Pusher-Trilogie, nur dass die halt viel derber ist. Da hauen die sich so dermaßen böse aufs Maul, stechen sich ab wegen 50.000 und so, und hier, also ganz ehrlich, hier geht's um, hey, wo sind meine $200? Das ist aber nicht vergessen, in den 70ern waren $200 auch noch mehr wert, als das heutzutage ist. Inflation und so. Ja gut, das habe ich natürlich auch wieder nicht so richtig bedacht. Aber darfst du ja auch nicht vergessen. Es war also so kleinkriminell, dass es kleiner gar nicht mehr ging. Es war wirklich nur, ein paar Freunde haben mit ein paar anderen Freunden um 200 Euro Stress. So in einem Film. Okay, aber ich glaube, das sagst du schon ganz gut. Ja? Weil das ja, glaube ich, auch zu der Zeit jedenfalls so ein Herausstellungsmerkmal war, dass du eben nicht die machtvollen, großen Gangster porträtiert bekommst, sondern eben das kleine Fußvolk, was am Ende halt zusehen muss, wie es klarkommt. Da vielleicht ein paar Dollars mit Drogen verticken macht oder irgendwelchen kleinen Schiebergeschäften. Drogen verticken geht in dem Film ja gar nicht. Das macht Tony das direkt zu Anfang des Films klar. Ja. Aber so kleine Schiebergeschäfte, die im Falle von Michael auch schief gehen, gibt es auch zu sehen. Das war sehr witzig, ja. Ja. Ich sehe hier auf jeden Fall bei dem Film einen sehr schönen klassischen Filmbeginn. Und zwar, das mag ich da kommt dieser Song Be my little baby. Und im Hintergrund werden dann so Privatfilm so Camcorder-Aufnahmen von den jeweiligen Charakteren so ein bisschen eingespielt. So Super-8-Aufnahmen, genau. Super-8-Aufnahmen, danke, genau. Denke ich mal. Das ist so. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Da sieht man halt Charlie, wie er ein paar Hände schüttelt, ein paar Connections kriegt, weil Connections hat er. Denn sein Onkel ist ja so ein Giovanni, der Gangsterboss. Und der kann dann eben halt, also geht um Schutzgeld in dem ganzen Film, und der verspricht Charlie sozusagen die Aussicht darauf, wenn er noch ein bisschen weiter Schutzgeld eintreibt, sein eigenes Restaurant zu bekommen. Genau, das ist die Perspektive, die ihm aufgezeigt wird. Richtig. Geht natürlich auch mit ein paar Bedingungen einher, und zwar missbilligt Giovanni schon auch, dass er mit Johnny Boy rumhängt, weil der hat in der ganzen Stadt Schulden, zahlt die nicht zurück, macht nur Müll, sprengt Briefkästen in der Luft, fängt Schlägereien an. Und natürlich Theresa, die barbüsige Dame von gegenüber. Barbusig, nicht barbüsig. die leider Gottes Epilepsie hat. Und das geht ja gar nicht. Allgemein, der Film ist sowohl schwulenfeindlich, der ist rassistisch. Sehr, sehr der diskriminiert das Milieu, eigentlich was, alles. Das Milieu, was gezeigt wird, ist sehr diskriminierend auf jeden Fall. Gegen alle, die nicht italo-amerikanische Kleingangster sind. Das stimmt. Jedenfalls habe ich hier mir kurz aufgeschrieben, dass der Film beginnt mit Charlie wacht auf, Polizeisirenen, er fühlt sich so ein bisschen unwohl, legt sich aber dann wieder hin. Dann kommt dieser Film, klassischer Filmbeginn, bla bla bla, hat man na, alles gerade. Nein, da sagt er ja auch schon, da hat er diese Off-Stimme. Ja, Off-Stimme, mag die, ich ja. Die du eigentlich so liebst. War hier aber nicht gut umgesetzt tatsächlich. Die Off-Stimme war hier... Im Deutschen weiß ich nicht. Ja, im Deutschen war es ein bisschen schlecht. Okay. Erzähl mal. Im Original war es gut. Aber da sagt er ja schon so, dass die Sünden, dass man sich seinen Sünden nicht in der Kirche stellt, in seiner, ja, in seinem Umkreis, Gesellschaft, in der er da zu Hause ist, sondern halt auf der Straße und im eigenen Heim. Er genau, wacht ja irgendwie aus so einem Albtraum scheinbar auf, wie du schon gesagt hast. Ach, das ist vorher. Ich hatte mir das tatsächlich wieder nach. Steht auf, geht so an zum Spiegel hin. Du siehst ja ein großes Kreuz an der Wand. Ja. Um diesen religiösen Einfluss da darzustellen. Und dann legt es ja wieder hin. Und dann kommen das Lied und die Aufnahmen. Und danach geht er nämlich in die Kirche. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass er für mich heuchlerisch in die Kirche geht. Und dass er sich als Katholik irgendwie sieht, aber er findet es schwachsinnig, dann irgendwie Ave Marias aufgesagt zu bekommen. Er braucht eine andere Strafe, eine andere Form von Strafe. Die wünscht er sich am Anfang des Films. Und vielleicht geht dieser Wunsch in Erfüllung. Mal gucken. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich fand es da aber schon sehr witzig, weil jetzt kann ich wieder sagen, im Originalton ist nämlich die Pastorenstimme, die da zu ihm spricht, man sieht die ja nicht, ja, weil die Kamera nur frontal auf ihn ausgerichtet ist. Moment, ich dachte, er führt Selbstgespräche. Nee, du hörst kurz die Stimme von dem Pastor. Das klingt im Deutschen genau wie seine Stimme. Da ändert sich das nicht? Okay. Das ändert sich da nicht wirklich. Also, weil im Originalton ändert sich kurz die Stimme und sagt da was. Und das ist nämlich die Stimme vom Regisseur, Martin Scorsese. Oh, geiles Detail. Tatsächlich. Und dann fand ich es mich lustig, weil die nächste Szene ist ja dann in diesem Lokal oder Nachtclub, wo die da sind. Mhm. Dieser starke Kontrast. Genau, er geht erst in die Kirche und dann quasi mit diesem Licht, diesem roten Licht, so, als würde der in die Hölle absteigen. Oh, das fand ich super interessant. Stimmt. Er hatte mich schon gewundert, warum auf einmal bei Tony in der Bar alles so in dieses krasse Rot getaucht ist. Ja, das schon sehr extrem, die Farbgebung da. Das war Absicht. Ich meine, na klar war es Absicht, aber. Glaube ich schon. Ich habe mich da zu sehr auf den Plot konzentriert, weil du kennst den Film natürlich und natürlich guckt man, wenn man den Film kennt, ihn nochmal auf einer anderen Ebene. Ne? Man braucht vielleicht nicht mehr ganz so sehr auf jedes Wort zu achten, sondern guckt auch mal, oh, siehst du mal, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Finde ich auch immer. Aber ich hatte tatsächlich auch bloß noch die grobe Handlung im Kopf, weil das auch schon wieder 15 Jahre her ist, dass ich ihn gesehen habe. Also ziemlich länger. Ich habe es hier ganz kurz zusammengefasst in Stichpunkten, die Handlung des Films. Und zwar verfolgen wir das Leben von Charlie, Tony, Michael und Johnny Boy. Das sind erstmal so die Namen, die auch am Anfang eingeblendet werden. Das mag ich ja übrigens auch, wenn die... Das fand ich sehr cool, dass da jeder so seine Einführungsszene hat und dann der Name nochmal so kurz da stand, wenn irgendwas passiert ist. Das kennen mag wir ich ja auch dann später auch aus anderen Gangsterfilmen von Guy Ritchie beispielsweise. Ja. Der hat das ja auch sehr prominent Tarantino benutzt. Hat da, glaube ich, auch schon mal mitgearbeitet. Ja, ja. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob das tatsächlich das erste Mal so durchgeführt wurde. Aber ja gut, es ist halt 1973. Lasst gern Kommentare auf den Plattformen da. Twitter, Instagram etc. Ja. Falls ihr da mehr wisst. Super gerne. Wir lernen auch gerne dazu. Jedenfalls sind diese Charaktere Kleinkriminelle in Little Italy in New York. Charlie arbeitet für seinen Gangster-Onkel Giovanni und kümmert sich um Schutzgeldeintreibungen. Allerdings ist Charlie kein besonders guter Schutzgeldeintreiber, denn er hat leider Gottes Empathie für diejenigen, die es nicht bezahlen können. Ja. Und dazu gehört sein bester Freund Johnny Boy. Wie kann man nur Johnny Boy als seinen besten Freund bezeichnen? Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist ein Irrer, macht ständig nur Scheiße, respektlos und schuldet vielen Leuten Geld. Unter anderem Michael. Und Michael ist eigentlich schon zu Beginn des Films ein bisschen stinkig auf ihn, setzt ihm da nochmal so ein kleines Ultimatum und also Johnny, wie der mit Ultimaten umgeht, ne, werden wir dann noch sehen. Da werden viele Ultimaten gesetzt und viele werden einfach wegignoriert. Ja, ja. Johnny Boy geht weiterhin verschwenderisch mit Geld um. Sieht man unter anderem auch, wenn er dann mit zwei Damen in die Bar kommt und auch erstmal sagt, ja, ja komm, ich gebe euch was. Und Charlie fragt dann Johnny, was ist das? Und dann ist das so ein lustiges, weirdes Gespräch. Was? Was? Das? Was? Ja. Was? Und Johnny Boy stellt sich einfach so dumm. Das ist so respektlos. Das ist komplett respektlos. Also komplett den ganzen Film, jedem gegenüber, komplett respektlos. Und das baut sich ja auch immer mehr auf, die Respektlosigkeit. Ich war geschockt, ey. Also um es kurz gesagt zu haben, Johnny Boy wird gespielt von Robert De Niro in einer seiner ersten Rollen, glaube ich, ersten größeren Rollen. Der macht das so gut und überzeugend, das ist Wahnsinn. Wie ist also es man hasst ihn so richtig. Du siehst ihn, und jeder mag ja Robert De Niro, denke ich mal. Ja, wie man ihn sonst so kennt. Und in der Rolle, du willst ihm einfach nur selber einer reinhauen. Ja. Oder sagen, halt doch jetzt mal deine blöde Schnauze. Im OV, ich meine, in der Synchro, wurde er so ein bisschen lispelnd dargestellt. Um so ein bisschen, weißt du, er hat so ein bisschen so gesprochen, weißt du, ich bin respektlos. Wie hat man das im OV umgesetzt? Na, die hatten alle ihren New Yorker, New Jersey, Italo-Slang da. Also ohne Untertitel war doch da nichts möglich, oder? Ja, du hörst, verstehst es schon, so ist nicht, aber ich habe die halt sowieso immer an, weil ich nicht zurückspulen will, falls ich mal was nicht verstanden habe. Mhm. Aber das geht schon. Mit ein bisschen Übung. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der erste Film in dem Milieu, was ich jetzt gesehen habe. Ja, okay, gut. Noch zwei Sätze dazu. Charlie möchte natürlich dann auf der Leiter aufsteigen. Versucht dann eben halt, wie gesagt, zwischen Michael und Johnny Boy ein bisschen zu schlichten, indem er Johnny Boy dann Geld gibt. Das gibt Johnny Boy wieder aus. Michael rastet ein bisschen aus, setzt ihm noch ein Ultimatum. Dann eskaliert alles ein kleines bisschen und dann gehen wir ins Endgame von dem Film, das ich allerdings gerne den Gästen überlassen möchte, es selbst zu schauen. Kann man nämlich auf Mubi machen, noch den ganzen Monat und eine Woche darüber hinaus wahrscheinlich. Ja, klare Empfehlung, würde ich von uns beiden absolut behaupten, oder? Ganz klare Empfehlung. Und war das eigentlich so ein Beginn? Hat er getestet für Casino und Goodfellas? Weil der hat sich ja dann wirklich gut in diesem Genre eingefunden. Ja, ist schon, glaube ich, so ein wichtiges Frühwerk schon, ja, was auch seine spätere Karriere mit betrifft. Aber die kamen ja viel später. Also wir sind jetzt hier 1973. Ich glaube, Goodfellas 1990 oder so, Anfang 90er auf jeden Fall. Oh, da ist nochmal viel Casino, passiert. Und ja. Casino 95, im gleichen Jahr übrigens wie Heat. Also hat De Niro zwei richtige Bombenfilme rausgehauen und keine Nominierung für irgendwas bekommen. Schweinerei. Eieiei. Weißt du, wer es in dem Jahr irgendwie weggenommen hat? Oh, das weiß ich nicht. Aber er hat, wie gesagt, er war da nicht mal nominiert. Boah. Für irgendwas. Nicht das mal ist, nominiert. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Ja. Hat Schwarzenegger dann was gekriegt? Ich glaube nicht. Vielleicht irgendeinen Action Award bestimmt. Kleineren. Gibt's da immer. Ja, ganz klein. Ich habe noch zwei kleine Details, über die ich gerne kurz, die ich zumindest kurz anreißen will. Und zwar die Musik in dem Film. Die war ja die ist richtig stark. Super präsent. Entweder es waren irgendwelche Italiano-Sachen, die irgendwie live gespielt wurden von einer Band, irgendwie so in der Seitenstraße. Oder es waren Oldies. Ich glaube sogar, dass im Film irgendwer auch sagt. Also für uns jetzt Oldies. Aber im Film. Da auch schon. Sagt, glaube ich, auch schon irgendwer nur Oldies. Weil da will irgendwer, glaube ich, an die Jukebox dran, wenn ich mich da richtig erinnere. Und dann so, nur Oldies. Gibt es die klipperklare Ansage. Und die wohl witzigste Szene, die kann ich auch gerne mal bei Instagram posten in der Story, ist die Billardzimmerschlägerei. Die Schlägerei ist so geil. Also irgendwie komplett grundlos geht das da los. Johnny Boy fängt wieder an, irgendwelche Leute zu beleidigen. Und plötzlich prügeln sich alle. Und die Kamera kommt da auch so gut rüber, weil diese Handheld-Kamera, handgeführt halt, lässt einen richtig unmittelbar dran teilhaben. Du hast da teilweise das Gefühl, du bist einfach mit im Raum. Das kommt mit sehr, sehr wenigen Schnitten aus. Das muss ich positiv mal bemerken. Aber jetzt bitte, das hat man ganz am Anfang schon gemerkt, als Tony diesen Heroin-Junkie von seinem Klo quasi durch die ganze Bar gescheucht hat, ja. Da kommt ja keine Gegenwehr mehr von den Leuten. Wenn im Drehbuch steht, du wirst jetzt durch die komplette Bar geschubst, an jeder Wand und überall, wo du dich festhalten könntest, tust du es nicht, du lässt dich schön rausschubsen. Genauso sah das in dem Billardzimmer aus, denn da gibt es nämlich, den Namen habe ich von ihm gar nicht mehr, der war so ein etwas unwichtigerer Nebencharakter. Der wird dann geschubst und einmal an der kompletten Wand vom ganzen Billardzimmer entlang geschubst. Der nimmt okay. jede Wand mit. Zwei Leute schubsen ihn durch oder schieben ihn quasi durch das ganze okay. Zimmer. Und es ist schon teilweise sehr laienhaft, aber irgendwie auch dadurch echt, als ob man wirklich dabei ist, weil wenn sich zwei erwachsene Leute kloppen, ich stand ja letztens erst auf dem Anger mit Kati übrigens, liebe Grüße Kati, und da haben wir auch so ein bisschen gesehen, wie sich da so zwei Leute kloppen wollten. Das sieht immer unbeholfen aus. Okay. So richtig. Es ist lange her, Prügelei auf dem Anger. Das ist dann halt eher so Actionfilm. Deswegen ist das schon sehr, sehr nah am realen Leben in Little Italy. Ja. Diese Handheld-Kameraarbeit war übrigens, wie ich gelesen habe, einfach dem geringen Budget geschuldet. Die hatten kein das Geld, großartig Schienen aufzubauen für Tracking-Shots. Ja. Ja. Not macht erfinderisch. Not macht erfinderisch, absolut. Ja. Und das ist ein Film, den möchten wir beide klar empfehlen. Also, hat mir gefallen. Dankeschön für diese Hausaufgabe. Gern. Achso, um es noch kurz gesagt zu haben, weil wir haben es vor der Aufnahme schon kurz besprochen. Bemerkenswert ist ja auch, dass keiner eine Charakterentwicklung macht in dem Film. Ja. Alle nur auf der Stelle treten. Das stimmt. Irgendwie. Die haben zwar Pläne, aber die werden nie umgesetzt. Zukunftspläne. Also das mit dem Restaurant beispielsweise, ja, okay. Und Mike, hier, der Keitel versucht ja auch, die Figur von Robert De Niro zwar immer irgendwie zu beschützen und ihm zu helfen, aber am Ende ist er schon auch sehr drauf bedacht, selber keinen Fehler zu machen in der Gesellschaft, in der er sich bewegt. Ja. Will da auch nicht in einem schlechten Licht dastehen, deswegen bittet er auch seinen Onkel nie um Hilfe. Ah. Weil Johnny Boy sagt ja immer, ja, vielleicht sollten wir einfach zu deinem Onkel gehen, der kann uns bestimmt oder kann mir bestimmt helfen oder so. Vielleicht wäre es halt eine gute Idee. Das sagt er mehrfach. Ja. Von Anfang bis Ende. Und er sagt immer, nee, das machen wir nicht. Ja. Weil er ja auch vor seinem Onkel nicht schlecht dastehen will. Ja, das sagt stimmt. Er zu seinem Onkel immer, eine weiße Weste haben. Ich hab das im Griff mit Johnny Boy. Es geht schon klar irgendwie. Ich kümmere mich drum. Aber es passiert ja eigentlich nicht, weil es den Mann kann man nicht unter Kontrolle halten, offensichtlich. Nee. Und da tut selbst sehr wenig dafür, dass seine Situation besser wird. Überhaupt nichts tut er dafür. Das fand ich schon witzig. Das ist krass. Und wie der Film dann ausgeht, ob es ein Happy End gibt, ob es kein Happy End gibt, ob das Ende, ob auf einmal Marsmenschen landen in Little Italy und alles an sich reißen, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Hoffentlich habt ihr Lust auf den Film. Und ich hoffe, dass du sehr viel Lust hattest auf Envy. So heißt er im Original. Du lachst schon. Ja. Und der deutsche Titel ist Neid. Neid. Was hast du denn davon so gehalten? Also willst du eine kleine Einführung geben? Ich sehe es doch schon. Ich gebe mal einen kurzen Handlungsüberblick. Also es geht um zwei gute Freunde, langjährige Freunde scheinbar, gespielt von Ben Stiller und Jack Black, die scheinbar auch gegenüber voneinander wohnen, mit ihren Familien ein sehr einfaches und sehr ähnliches Leben führen. Das Mittelstand, eins der wenigen guten Szenen, die ich jetzt hier benennen kann, am Anfang mit dieser Szene, als die Kamera einfach so ein bisschen Schwenks macht und genau, erst immer die eine Küche zeigt mit Ben Stiller drin und dann, okay, das fand ich aber auch schon wieder, das hätte man irgendwie ein bisschen besser umsetzen können. Okay. Du hast dann einfach nur einen Schnitt und dann siehst du die gleichen Kameraschwenk gefühlt nochmal und dann ist plötzlich Jack Black halt da. Einfach nur, um zu verdeutlichen, dass die wirklich... Jack Black! Da hast du mich gefreut. Unglaublich habe ich mich gefreut. dass sie wirklich auf dem gleichen Level sind. Ja. So. Und die arbeiten beide irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was arbeiten. In einer Fabrik, in einer Sandpapierfabrik. Genau, in einer Sandpapierfabrik und haben da scheinbar irgendwelche Bürojobs. Nee. Und nicht? Okay. Also Ben Stiller hat eine etwas gehobenere Stelle als Jack Black. Hm. Aber Jack Black ist eher in der Produktion und Ben Stiller. Sie führen das gleiche Leben. Sie führen das gleiche Leben, ungefähr. So Ben Stiller vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber wirklich nur ein Müh. Hm. Und ich glaube, der fühlt sich auch sehr wohl dabei. Seine Figur jedenfalls. Ja. Jedenfalls kommt dann die Figur von Jack Black auf irgendeine Erfindung, hat da so eine Idee, wie wäre es denn, wenn es ein Spray gäbe, ein Spray, Dosenspray, dass man auf Hundescheiße sprüht und die verschwindet einfach. So, Ben Stiller sagt natürlich, hä, was ist das für ein Quatsch? Das ist doch richtige Schnapsidee. Lass das mal. Und er klemmt sich dann aber dahinter und hat da irgendeinen Forscher und irgendeine Firma schon im Rücken und die fanden das gut, ja, die Idee. Und dann setzt er das wirklich um und er fragt dann bei irgendeiner Vorführung auch noch, wenn es da hier, ich habe da schon jemanden am Haken, die finden die Idee gut, du könntest mit $2,000 oder $4,000 oder so. 4.000 für insgesamt, also so, für 2.000 okay, könnte er in die Idee mit einsteigen, genau, investieren. Könnte er mit einsteigen und er wäre dann Partner mit und das ist doch eine gute Idee. Und Ben Stillers Frau sagt auch, ja, mach das doch, das Geld haben wir doch. Ja. Und er sagt, ach nein, das ist so ein Schwachsinn, lass das doch, das wird doch nie was. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Jack Black wird scheißereich. Ja, 18 Monate später, ne? Ja, also das Ding funktioniert, das verkauft sich weg, ist in allen Läden verfügbar. Und der hat einfach Geld wie Heu plötzlich. Und dann kommt dieser titelgebende Neid. Bei Ben Stiller natürlich auch. Genau, und dann geht's nämlich los mit dem Neid. Und zwar nach exakt 25 Minuten. Du hast gerade die ersten 25 Minuten runtergerattert. Hab ich dir deinen Job abgenommen, ja. Okay. Ja, nicht so detailreich, aber das passt schon. Okay. Ja, ich fand den Film von der Aussage her ist ja gut und okay, würde ich sagen. Die Inszenierung und Umsetzung der Handlung fand ich so lahm und scheiße. Und es war ich fand den Film überhaupt nicht lustig. Immer wenn er versucht, da lustig zu sein, dachte ich mir, ach, hör doch auf, geht doch weiter. Der Film geht 98 Minuten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe gebraucht knapp über 3 Stunden, weil ich den immer wieder unterbrechen musste. Sehr gut. Um irgendwie, aber nicht um irgendwas zu notieren. Nicht um irgendwas zu notieren, so wie du das machst, sondern einfach um eine Pause von diesem Mist zu haben. Ach du Scheiße, das ist so schlimm, Yves. Ja, ich fand das noch 10-mal schlimmer als Polka King. Den fand ich schon schlecht, aber den konnte ich mir zumindest noch angucken. Das tut mir so leid. Aber dieser Film, ich weiß nicht, wirklich. Und ich habe dann vorhin auch noch mal kurz bei IMDb geschaut. Ja. Und da fand ich es tatsächlich, fühle ich mich ein bisschen bestätigt. Ja. Weil da steht unter Trivia, dass sich die beiden Schauspieler und irgendein höheres Tier von DreamWorks, ja, Jeffrey Katzenberg, genau, bei der Pressekonferenz von Große Haie, kleine Fische, in Klammern Originaltitel Shark Tale, für diesen Film Neid entschuldigt haben. In Cannes. Oh nein. Und ja. Oh nein, du hast es gelesen. Zu Recht, zu Recht. Zu Recht. Das ist so eine Scheiße, wirklich. Ich fand trotzdem die Besetzung Ben Stiller neben Jack Black irgendwie cool. Ich mag beide. Ich mag auch beide Synchronstimmen. Ja. Ich habe tatsächlich auch diesmal hier, ich zeig dir das kurz in die Kamera. Ja. Die Gäste können es nicht sehen. Aber ich habe hier Jack Black mit Mimik und Grimassen passend besetzt. Das war ein Film, da passt der rein. Perfekt. Dass der natürlich so scheiße umgesetzt ist, ist halt so. Ja. Und ich verstehe es tatsächlich auch nicht, weil der Film ging los und es stand da im Vorspanntext Regisseur Barry Levinson. So, da dachte ich, Barry Levinson, den habe ich doch schon mal gehört. Der hat nichts weiter gemacht. Das war danach war nur noch Müll. Ja. Aber davor, was hat er davor gemacht? Wir haben Rain Man. Stimmt. Mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. Super Film. Super Film. Wir haben Good Morning Vietnam. Den hat der gemacht? Ja, klar. Ach, hör auf. Ein Robin Williams? Ja. Den hat er gemacht. Krass. Und wir haben den Ich glaube, der ist ein bisschen unterm Radar leider, aber ein wahnsinnig guter Film. Wag the Dog, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, das ist so eine sehr, sehr gute Mediensatire. Ah. Mit Robert De Niro. Da spielen ganz viele große Tiere mit. Ja. Geht darum, dass der US-Präsident irgendeinen Skandal fabriziert hat, irgendeine Affäre oder so, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und die engagieren im Weißen Haus dann irgendwelche Medienexperten, um irgendwas zu erfinden, um die Sache zu vertuschen in den Medien. Und die erfinden einfach einen Krieg in Armenien oder sowas. Aha. Und alle Leute glauben, dass es da einen Krieg gibt. Und dann gehen die Medien natürlich darauf steil und vergessen das, was mit dem Präsidenten war. Das ist richtig, richtig gut. Oh, das klingt aber interessant. Deswegen, also ich war dann baff, wirklich, dass der Mann mit diesen drei herausragenden Filmen eine derartige Kacke produzieren konnte. Ja, aber wo geht denn die ganze Kacke hin? Wo geht die Kacke hin? Wo geht die Kacke hin, ja? Liebe Gäste, liebe Zuhörenden, wenn du einen Spray erfindest und sprühst damit auf Kacke und die verschwindet dann auf einmal und du wirst damit stinkreich, wovon nochmal geht die ganze Kacke hin? Guckt euch den Film an, auch wenn Eve ihn nicht mag. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ja gut, okay. Ich glaube, das zweite sehr nehme ich weg. Ich finde ihn gut. Er ist okay. Ist okay. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich glaube, Ben Stiller und Jack Black hätten auch gern den Film eingesprüht, damit er verschwindet. Oh, schön. Du hast aber noch vergessen. Zwei Sachen. Was? Ja, bitte. Du hast einen Schauspieler vergessen, der auch im Film mit vorkommt. Christopher Walken. Ich habe drei Sachen noch. Eine Scheiße und zwei gute Sachen. Die eine gute Sache, Christopher Walken spielt mit. Mhm. Es ist Christopher Walken. Es ist Christopher Walken. Der hat sogar einen richtig schönen Monolog vor dem Auto. Ja, der sitzt dann auf jeden Fall auch nochmal. Da finde ich, kann der Film auch wirklich ein bisschen glänzen. Aber erzähl erstmal weiter. Und im Original hat er auch, also seine Stimme ist einfach fantastisch. Er hat dieses. Du meinst jetzt die englische Stimme, gell? Ja, seine Stimme halt, ja klar. Ja, gut, okay. Ich meine, ich habe mir hier Synchronsprecher aufgeschrieben. Ja, es ist schon richtig. Aber die hat so einen richtig interessanten, bisschen weirden Klang. Ich kann es schlecht beschreiben, aber mach's sehr doch mal einmalig nach. Auf jeden Fall. Mach's doch mal nach. Ja, so, wow. Nee, mach ich nicht. Jetzt hast du es gemacht, dankeschön. Das schneiden wir raus. Bestimmt. Dann das Zweite, was ich noch sagen wollte, es ist eine ganz, ganz, ganz, ganz furchtbare Szene drin. Diese Zeitrafferaufnahme, wo das Pferd begraben wird. Wer kam denn auf die Idee, da eine Zeitraffer draus zu machen? Das sieht so beschissen aus. Moment. Ach so, die Grauenvoll. Szene gibt Zeitraffer-Comedy-Sachen gibt es übrigens vermehrt in dem Film. So, ja, aber da ist es so. Das Pferd auf dem Dach und gewesen. Die halten an und dann laufen sie hier so um das Auto herum, das sah aus wie ein Stummfilm aus den frühen 80er Jahren. Ich fand es komplett unpassend. Aber naja. Einen guten Punkt in dem Film. Stummfilm aus den frühen 80er Jahren fällt mir gerade auf. So ein Schwachsinn. Bitte nochmal? Ja. 1880er wahrscheinlich. Genau, 1880er. Was ich noch sehr, sehr gut fand, ist der Filmsong, der da die ganze Zeit gesungen hat. Und der und vom Text her immer passend das kommentiert, was gerade passiert oder passiert ist. Den Film habe ich übrigens dann bei YouTube auch, den Song habe ich bei YouTube gefunden, hat jemand hochgeladen, weil es diesen Song so nicht gibt, tatsächlich. Ah ja, okay. Den gibt es so nicht, der ist nur für den Film anscheinend. Packe ich vielleicht auch mal in die Story, also auf Instagram gerne mal ein bisschen hellhörig bleiben. Also das fand ich sehr gut und sehr passend immer. Ja. Und das hat mich halt ein bisschen wie so eine, der Chor in der griechischen Tragödie, der auch als kommentierende Instanz vorkommt. Ja, fand ich gut. Mhm. Der Rest halt leider nicht. Okay. Macht euch da sehr, sehr gerne selbst ein Bild. Ich finde es halt cool, weil die Rolle von Jack Black heißt Nick und die Rolle von Ben Stiller heißt Tim. Nick ist halt ein Träumer und das Wenn man sich ein bisschen auch selbst als Träumer identifiziert, findet man sich da wieder und hat sofort einen Ankerpunkt. So ging es mir zumindest. Mhm. Und das Schöne ist, dass Nick als Charakter gezeichnet wird, der dauerhaft irgendwelche ungefragten Pitches in Tims Richtung gibt. So hier, Hände. Hast du schon mal über das Konzept Hände nachgedacht? Sie lebt außerhalb von meinem Körper und existiert und bla bla bla. Mhm. Und dann bei genau Minute 47 sieht er nämlich dann, als er sich gerade über Hände unterhalten hat, wie ein Mann mit seiner Hand und dem Beutel Hundekacke wegmacht. Und dann gibt es diese wunderschöne Szene, so geil, wo dann ins Auto reingefilmt wird und Jack Black einfach mit seiner Mimik so ein macht. Hm. Da musste ich das erste Mal schon richtig laut lachen. Ich liebe das einfach. Da holt mich Jack Black ab, egal was er macht. Also wenn man ihn liebt, liebt man ihn. Ihn haben scheinbar nicht so viele geliebt in dem Film, um das kurz noch gesagt zu haben, denn der Film ist an den amerikanischen Kinokassen so dermaßen grottig gewesen, dass er in Europa nur direkt auf DVD rauskam. Natürlich, ich kann dir auch genau sagen, warum der gefloppt ist. Warum? Na, Amis, die hassen doch Neid. Die hassen es doch, wenn andere was mehr haben. Natürlich gucken die sich das nicht an. Den wurde da Spiegel vorgehalten. Ja, natürlich. Das wollten sie nicht sehen. Klar, genau für die Amis war dieser Film gemacht. Okay. Für die mittelständigen Amis. Und die wollten er nicht sehen. Hm. Er hat seinen Kinospart scheinbar laut IMDb auch nur deswegen bekommen, weil kurz vorher School of Rock so ein großer Erfolg war. Sonst wäre er da schon auch direkt auf DVD rausgekommen. Weil die Testvorführungen beim Testpublikum auch richtig, richtig schlecht waren. Die haben sich alle nichts gegönnt. Die haben das alles nicht gegönnt. Okay, kommen wir mal zu den Synchronsprechern. Da habe ich mir nämlich ein bisschen was rausgesucht. Ich bin gespannt. Christopher Walken wird im Normalfall in Deutschen immer von Bodo Wolf gesprochen. Immer. Okay. Eigentlich nahezu ausnahmslos. Aha. Außer bei Neid. Da wurde er nämlich gesprochen von einem uns bereits bekannten Synchronsprecher. Jetzt bin ich richtig gespannt. Du hast mir das schon kurz angeteasert. Ich hatte es schon kurz angeteasert. Und zwar hatte ich, als ich ihn vorgestellt habe in einer unserer Folgen, ich glaube, es war beim Verrat mal nicht zu viel. Ich würde es gern kurz hören und vielleicht sogar erraten. Leider Gottes habe ich dazu keinen Einspieler. Ich habe allgemein diesmal aufgrund der wenigen Vorbereitungszeit tatsächlich mit den Einspielern ein bisschen sparen müssen. Okay. Ja, jedenfalls, Bodo Wolf spricht ihn normal und hier in dem Film spricht ihn unser alter Bekannter Frank Glaubrecht. Aha. Ich wäre drauf gekommen. Behaupte ich dir jetzt einfach. Aber naja, dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht noch drauf kommst, wen er denn spricht. Sonst noch. Also wenigstens ein. Ich kann gerade richtig gut schummeln. Ich bin nämlich auf unserer Webseite, wo ich den Tag Frank Glaubrecht angeklickt habe und lande bei Folge 3 Neues Fleisch. Ach, bist du gut. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Mann, ach hier habe ich sogar ich habe den Instagram-Text nämlich auch noch mit reingeschrieben. Pierce Brosnan, Kevin Costner, Al Pacino, Bill Nighy. Nicht schlecht, das hast du komplett aus dem Kopf gesagt. Und da sieht man weiter unten dann halt auch, dass er einige Male auch Christopher Walken gesprochen hat. Wie zum Beispiel auch bei Kangaroo Jack oder Wayne's World. Ach ja, okay. Das war zu dem Punkt Christopher Walken, weil ich die Synchronstimme einfach auch mag. Vielleicht geht's da anderen auch so. Aber der Hauptsynchronsprecher, um den ich mich eigentlich gekümmert habe, diese Folge, ist der Synchronsprecher von Ben Stiller. Mhm. Den wollte ich sich auch gerne selbst vorstellen lassen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das gemacht habe. Nee, leider nicht. Könnt ihr euch aber gerne einfach mal angucken. Oliver Rohrbeck heißt dieser junge Mann. Und ich habe eine Szene aus dem Film Neid rausgesucht, um ihn mal kurz zu hören. Und zwar geht es da in der Szene gerade darum, dass Jack Black seine Idee der Frau von Tim vorgestellt hat. Hier Spray und so weiter. Und dann sagt Ben Stiller Folgendes. Ich hab auch eine Erfindung. Ach. Schatz, ich hab auch eine Erfindung. Du hast einen Knopf und wenn du darauf drückst, dann breiten sich auf deinem Rücken Flügel aus und du kannst fliegen. Dann kannst du durchs Weltall fliegen, du kannst zum Mond fliegen. Jetzt absolut Missgunst, hört man da. Ich mach einen Knopf auf dem Rücken und hast du Flügel. Das war die deutsche Synchronstimme zu Ben Stiller. Ist das seine Standard? Das ist seine Standardstimme von Oliver Rohrbeck. Ja. Und Oliver Rohrbeck gibt noch jemandem immer seine Standardstimme. Schwierig zu erraten. Hm. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Aber das, wenn ich es jetzt sage, siehst du es vielleicht. Die Hautfarbe ist nämlich anders. Es geht um Chris Rock. Stell dir jetzt mal Chris Rock vor. Ich habe auch eine Erfindung. Schatz, ich habe auch eine Erfindung. Ja. Könnte auch Chris Rock gewesen sein, der das sagt. Richtig. Ne? Ist wirklich richtig, ja. Außerdem spricht er auch noch. Denn Oliver Rohrbeck hat nämlich echt viel gemacht. Besonders so im Hörspielbereich auch. Erstens hat er Justus Jonas bei den drei Fragezeichen gesprochen. Gut, die habe ich jetzt nicht unbedingt gehört, aber da kennt bin man. Ich nicht so drin. Dann ist er Spike in der Serie Die Dinos. Ah ja, das stimmt. Ja, ne? Hört man? Und jetzt möchte ich bitte, dass du noch mal an einen Animationsfilm denkst, während du das hörst. Ich hab auch eine Erfindung. Schatz, ich hab auch eine Erfindung. Du hast einen Knopf und wenn du darauf drückst, dann breiten sich auf deinem Rücken... Stell dir jetzt dazu noch so einen leichten russischen Akzent vor. Ich hab auch eine Erfindung. Schatz, ich hab auch eine Erfindung. Du hast einen Knopf. Ist das Gru oder was? Nochmal? Gru aus... Ich einfach unverbesserlich. Ich einfach unverbesserlich, ja. Freut mich, dass du mit diesen zwei Hinweisen drauf gekommen bist. Genau, cool. Er spricht auch Gru von Ich einfach unverbesserlich. Und hat auch mal Mike Myers gespielt, als wir eben Wayne's World hatten. Ja. Auch bei Wayne's World hat er sich also auch mit Frank Glaubrecht im Synchronstudio getroffen. Ach, das ist ja cool. Yeah! So findet man zusammen. Genau. Er hat sogar schon Martin Freeman gesprochen im Film Hot Fuzz und The World's End. Mhm. Okay. Ja, dachte ich auch nicht. Und jetzt kommt's. Er hat auch zweimal Rob Schneider gesprochen. Oh Gott. Unter anderem in unserem Film, mit dem wir diesen Podcast begonnen haben. Demolition Man. Ja. Yeah! Da haben wir also Oliver Rohrbeck auch schon gehört. Ah. So klein ist die Welt. Das ist ja Wahnsinn. Noch ein besonderes Schmankerl habe ich, bevor wir den Film abschließen können. Hm. Und zwar bei Minute 48. Ich gebe dir ganz kurz das Filmsetting. Ben Stiller, seine Frau und seine Kinder machen einen Trip an ein Haus am See von Christopher Walken, um im Hintergrund was anderes regeln zu können. Soll er mit seiner Familie dorthin? Dann klingelt es nachts an der Tür und jemand, der Bosco heißt, steht genau vor der Tür. Mhm. Und das ist exakt die Szene, wo Bosco vor der Tür steht, die ich dir jetzt einspiele. Und ich habe sofort, aber wirklich ohne mit dem Wimpel zu zucken, sofort gewusst, wer dieser Synchronsprecher ist. Vielleicht weißt du es auch. Tim. Ja? Tim? Ja? Du bist Tim? Ja, ich bin Tim. Der Jamin sagt, er wartet auf dich. Wartet auf mich? Ja, er wartet auf dich. Das war's. Na, wer hat denn diesen Bosco gesprochen? Oder ne, welcher Schauspieler wird von dem auch gesprochen? Hm. Weiß ich nicht. Aber nicht so richtig, keine Ahnung. Es ist Stefan Friedrich. Herzlich willkommen zurück, Stefan Friedrich. Wir hatten dich letzte Woche erst. Ach ja. Und zwar ist er der Sprecher von Jim Carrey. Hm. Na klar. Mhm. Und dann bin ich noch tiefer reingegangen. Und zwar, der Schauspieler von dem Bosco, der in dem Film übrigens absolut unwichtig ist. Absolut unwichtig. Das war wirklich die einzige Szene, wo der Typ überhaupt vorkommt. Ja. Derselbe Schauspieler wurde 1994 in dem Film Eine echt tolle Story. Also 1994 kam die deutsche Synchronisationsfassung von dem Film raus. Eine echt tolle Story. Der Film ist übrigens von 83. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Denn, warum werde ich mir diesen Film wohl anschauen? Weil Jack Black mitspielt? Nee, aber fast. Weil der Bosco, Schauspieler, in diesem Film nämlich von Tobias Meister gesprochen wird. Ach ja. Das ist ja quasi Jack Black für mich. Ja. Ha, das war mal wieder so ein kleiner Exkurs in die deutsche Synchronkartei. Es ist einfach unfassbar. Jedes Mal wieder klicke ich auf einen Schauspieler und dann mal schauen, wer hat denn da auch wirklich da? Und dann, was hat denn der noch gemacht? Oh krass, das ist ja geil. So sitze ich jedes Mal davor. Echt schön. Vielleicht hast du ja auch sogar künftig eine Sache, die du immer wieder gerne mit Leidenschaft in den Podcast mitbringen willst. Ich kann ja mal drüber nachdenken. Kannst du mal drüber nachdenken. Vielleicht finde ich was. Genau. Vielleicht findest du... Ah nee, das war eine doofe Überleitung. Vielleicht findest du auch was, was ich nicht mag bei der Rubrik Nice oder Scheiß. Mhm. So ungefähr. Wär doof. nee. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Hast du schon mal eine Idee zu einer Erfindung? Oh ja. Ja? Das ist eine peinliche Story, aber ich erzähle sie dir gerne. Hört ja keiner zu. Und zwar eines Tages. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet, aber das ist egal. Eines Tages habe ich am Callcenter-Tisch bei meinen Kollegen die Idee, boah Leute, es müsste, weil ich koche ja gerne, es müsste einen Kochtopf geben, bei dem ich einfach nur alle Zutaten reinschmeiße und dann kann ich weiter einen Film gucken oder arbeiten oder irgendwie so und der kocht das ganz von alleine. Und ich muss gar nicht umrühren und so. Ich habe das in meinem Kopf mir gespalten, mir aufgesagt, habe dann erst die Idee meinen Mitarbeitern gesagt, weißt du, es waren schon auch so ein paar Tage, dass ich diese Idee hatte und dachte mir so, okay, jetzt sage ich es den Leuten, was ich erfinden will. Und dann sagt ein Kollege vom anderen Tisch, Thermomix. Du meinst einen Thermomix, ne? Ja. ja. Das gibt's leider schon, Dominik. Das war dann meine Erfindung. Hattest du eine ähnliche Situation oder etwas, was du gerne erfinden wolltest? Boah, eigentlich nicht, nee. Tut mir leid. ja, also meine Erfindung Thermomix gibt's ja bereits. Du bist einfach nur zu spät dran gewesen. Okay, hast du noch eine Frage? Die war interessant. Ob du schnell auf Personen oder Dinge neidisch wirst. Neid? Geht dir das so oder gibt's das für dich gar nicht? Also gar nicht wäre gelogen, aber an sich bin ich mit dem Gefühl Neid nicht so richtig vertraut, weil ich gönne sehr, sehr gerne und ich bin super glücklich, wenn andere auch super glücklich sind. Gut, ich meine, ich habe super viel Glück. Ich sitze hier, spreche mit dir. Das ist schon Glück. Ja, wir sind schon privilegiert. Schon ein bisschen, ne? Wie sieht's bei Neid bei dir aus? Hast du da so dieses Gefühl? Kennst du das? Ja, schon, leider. Also, wenn Leute irgendwie was für sich selbst erreicht haben, jetzt so beruflich oder weiß ich, ja, schon. Bin schon manchmal neidisch. Ist eine Todsünde, das weißt du, ne? Ja, ja. Ich gehe auch nicht in die Kirche, es wird immer schlimmer. Ich werde für dich beten, ne? 10 Ave Marias, dann sollte das eigentlich hinhauen, Charlie. So, wenn du es nichts mehr hast, würde ich zum Nice oder Scheiß kommen, oder? Ja, ja, sehr, sehr gerne. Nice oder Scheiß. Ich bin sehr gespannt. Thematisch jetzt passen. Und zwar, du schreibst mit, ich zähle mit, dass ich nicht zu wenig, nicht zu viel sage. Und zwar habe ich einen kleinen Mix vorbereitet und würde ein paar Sachen von Martin Scorsese nennen und von Ben Stiller, weil Jack Black hatten wir ja schon und du kennst ja eh alles. Deswegen wollte ich dich fragen. Goodfellas. Nice. Kennst du ja? Ja, ja, kenn ich. Sehr gut, sehr gut. Raging Bull. Gibt es da einen deutschen Titel? Raging Bull. Wie ein wilder Stier ist, glaube ich, der deutsche Titel. Nicht gesehen, muss ich leider sagen. Okay. Departed? Ja, nicer Scheiß. Einer der besten. Ja, schon, ne? Mag ich sehr, sehr. Richtig gut. Hat auch zu Recht den Oscar gekriegt. Ben Stiller mal zur Abwechslung. Natürlich mit, wie hieß da gleich? Meine Schwiegereltern, meine Frau. Ja, meine Frau, ihre Eltern und ich und die anderen zwei Teile. Ja. Liebe was ich. Was hältst du von denen? Kann ich Liebst mir du? Immer wieder anschauen. Nicer Scheiß. Ja. Wie hieß denn der gleich genau? Das Leben des Walter Mitty oder so? Ganz, ganz feiner Film. Der ist richtig gut, ja. Sehr nice. Schön verträumt. Super Message. Ich bin bei 5, oder? Das habe ich doch nicht mitgezählt, Scheiße. Verdammt nochmal. Dürfte hinkommen. Verdammte Letztens Angst. Hat man 12, das ist ja auch nicht so Echt? Fest. Wir hatten 12. Ja. Dann Reality Bites. Reality Bites? Ja. Oh, der war geil. Den habe ich sogar letztes Jahr erst geguckt. Ja, mit cool. diesem Videotagebuch, mit dem Mädel in der WG. Ja, Winona Ryder und Ethan Hawke spielen. Winona Ryder und Ethan Hawke, ganz genau. Ja. Reality Bites ist ein guter Film, ist okay nice. Ja. Ja. Nicht der beste, den ich je gesehen habe, aber okay nice. Also ich finde den immer wieder sehr, sehr gut. Und ich finde es auch spannend, dass er als Regisseur so gute Arbeit leisten kann. Ja, ich glaube, bei Mitty hat er auch mitgeschrieben. Ja? Ich bin der Meinung, dass ich mir das auch so abgespeichert hatte. Ach ja, okay. Gangs of New York. Oh, wieder ein sehr, sehr geiler Film. Du meinst natürlich auch den guten Leo-Film. Da hat, ja. Ist der von Scorsese oder hat da Ben Stiller mitgespielt? Ja, nö, das ist von Scorsese. Nicer Scheiß. Sehr, sehr nicer Scheiß. Willem Dafoe, oder? Ist da auch dabei? Nee. Oder? Vielleicht in einer kleinen Rolle, weiß ich jetzt gerade nicht, aber Gangs du meinst Daniel Day-Lewis als Gegenpart. Ach so, ja, ja, okay. In meinem Kopf sah er gerade aus wie Willem Dafoe. Okay, ja. Nee. Ja, der auch mit einer richtig, richtig starken Leistung in dem Film. Ja, bin ich bei dir. Wie immer eigentlich. Mhm. Shutter Island. Super geiler Scheiß. Wie gesagt, für mich der Vorreiter zu Sisters. Ah ja, ja stimmt. Zumindest ja. So im Schemenhaften. Ja, wir sehen schon, er hat oft mit DiCaprio zusammengearbeitet. Ja, das fällt ja richtig auf. Das ist schon interessant. Haben DiCaprio und Ben Stiller eigentlich mal zusammen was gemacht? Ich glaube nicht. Mir würde jetzt auch kein Film einfallen. Das wäre schon, aber sicherlich auch interessant zu sehen, denke ich mal. So, jetzt aber, Dodgeball. Dodgeball, ist der nicht sogar auch noch mit Vince Vaughn? Der spielt da auch mit. Ja, ja. Ist, glaube ich, dann im Gegnerteam. Super geiler Film damals. Ja. Glaube ich, auch um die 2000er-Wende. Hm. Was steht hier? Ist ein Film übers. Auch wieder. Ist einfach ein Film übers Gewinnen. Also wirklich, den kann ich mir jederzeit wieder angucken. Der ist so super. Der holt dich ja ab mit deinem Völkerball. Zeug. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich gebe hier an der Uni beim Unisport den Völkerballkurs und habe da dieses Semester auch wieder sehr großen Spaß dran. Ja, und das ist einfach ein toller Film. Ja, Dodgeball ist gut. Sind halt ganz andere Regeln, aber als wir die jetzt haben, es ist richtig geil. Ja. So, letzter, glaube ich. Wenn ich nicht komplett neben der Spur bin. Ja, fühlt sich so Tropic, an. Tropic Thunder. Cooler Film, hat mich wirklich sehr gut unterhalten. So ein schöner Abenteuer-Comedy-Mix ist nice. Oh, okay. Ist nice. Ja, dann sind wir durch. Dankeschön. Bitteschön. Wir sind auch zeitlich heute wieder sehr, sehr gut. Da kann man sich wieder nicht beschweren. Würde hier nur noch abschließend eine Hausaufgabe aufstellen für dich, vielleicht sogar für die Gäste, um sich auf die nächste Folge vorzubereiten. Ich bin gespannt. Und zwar ein sehr, sehr guter Film, wo man auch synchrontechnisch hoffentlich wieder was Gutes raussuchen kann. Ich habe mich entschieden für Whiplash. Ah, sehr gut. Den kenne ich zwar schon, aber ist ein bisschen länger her. Okay. Aber ich glaube, ist gutes Material, wo wir drüber reden können. Absolut, absolut. Denke ich, ja. Okay, was hast du denn für mich für eine Hausaufgabe? Ich habe für dich, habe mir nämlich gedacht, warum immer nur ältere Filme? Wir können ja auch mal etwas zeitgenössischeres bzw. aktuelles besprechen und möchte dir den Also wir haben heute Mittwoch, den 23.11. Wir produzieren gerade ein bisschen vor. Heute startet auch in den Kinos der Film Glass Onion. Ah, das ist quasi Knives Out Fortsetzung. Genau, eine Fortsetzung von Knives Out mit Daniel Craig. Und da der ja jetzt eine Woche, glaube ich, im Kino läuft und dann sowieso auch auf Netflix, wäre das auch für unsere Gäste sehr interessant. Die haben auch die Möglichkeit, auf Netflix mit denen auch anzuschauen, wenn sie möchten. Mhm. Und wir sind halt mal ein bisschen aktueller am Puls der Zeit. Was geht gerade so? Gut, kann ich mir gerne im Kino anschauen und dann zu Hause auf Netflix nochmal, um Notizen zu machen. Und ich hoffe sehr, dass wir den Daniel Craig-Sprecher auch wieder hören. Ich habe in der letzten Folge schon mal erwähnt. Weißt du es noch? Ja, selbstverständlich, wenn ich kurz auf unsere Website die Tags wieder durchsuchen. Dann ich erlöse krieg ich dich. Das schon hin. Es ist Dietmar Wunder. Ah. Den wir dann als Daniel Craig hoffentlich hören. Das war, Moment. Ja, natürlich, habe ich doch hier stehen. Ja, ist doch klar. Dietmar Wunder, hat er auch gesprochen, Adam Sandler, ja, Cuba Gooding Jr., Don Cheadle, Sam Rockwell und das weißt Rob du alles Lowe, noch aus dem Kopf? Nicht so wie gelegentlich Willie Garson. Sehr gut, fast wie abgelesen, aber ich weiß, dass es aus dem Kopf war. perfekt. Ja. Und damit ging diese etwas mehr als eine Stunde schon wieder sehr, sehr, sehr, sehr schnell wie im Fluge vorbei. Ja, ich weiß, dass uns Georg noch was aufgegeben hat. Machen wir jetzt nicht als Hausaufgabe, aber können wir ja trotzdem gerne für die nächste Folge mal schauen. Kannst du mir den Titel nochmal sagen? Das war auch was Aktuelles. Georg hat uns vorgeschlagen, den Film Persepolis mal zu schauen und zu besprechen. Ja. Und dem werden wir definitiv auch noch nachkommen. Jawohl. Ob das jetzt in der nächsten Folge passiert, ist noch nicht ganz sicher, aber ich werde mir auf jeden Fall demnächst auch mal anschauen. Persepolis. Ja. Na dann. Na dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt schöne zwei Wochen. Ja. Bis zur nächsten Folge. Und lasst uns wie immer gern Feedback auf Twitter, Instagram, unserer Website per E-Mail da. Wir gehen da gern drauf ein. Wir lesen alles, was reinkommt. Mhm. Und traut euch ruhig auch eine kleine Nachricht zu senden. Per Sprache. Da würden wir uns wirklich mega drüber freuen. Es gibt kaum was, worum wir uns mehr freuen würden, als eine Sprachnachricht. Ja, das stimmt. Ist schon aber wir wollen jetzt auch Sache. Nicht wieder zu hart betteln. Nee. Aber traut euch einfach. Traut genau, genau. Ansonsten, ist ja schön. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, lieber Yves. Genau. Wir sprechen wieder an der Arbeit nicht miteinander. Finde ich super gut so. Das funktioniert richtig gut. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann kommt jetzt hier schon langsam die Musik rein. Ob eine Sprachnachricht kommt, weiß ich nicht. Also bis dann. Tschüss. Ciao, sanfte Grüße. Jetzt aus. Sanfte Grüße an euch beide. Hier ist euer lieber Kollege der Alex und ich hätte auch einmal zwei Filme mit, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die etwas leichtere Kost wäre eine Komödie aus dem Jahr 2001. Das ist auch ein kleines Guilty Pleasure von mir. Das wäre der Film Red Race mit ganz großen Ensemble-Cast rund um Whoopi Goldberg und Rowan Atkinson. Ein Film, den ich schon in der Kindheit geliebt habe und erst vor kurzem wiederentdeckt habe. Und zum anderen wäre da ein Film aus dem Jahr 1997 von Michael Haneke, ein österreichischer Film, der mich sehr mitgenommen hat und ja, mich echt nicht losgelassen hat. Da musste ich tagelang später drüber nachdenken. Das wäre der Film Funny Games. Ein sehr heftiger Thriller, kann man irgendwo sagen, der wirklich aufs Mark geht. Und also wirklich harter Tobak, nichts für jeden, aber unfassbar gut gemacht. Und seitdem bin ich großer Fan von Michael Haneke als Regisseur. Ja. Das wären zwei Filme, die auf jeden Fall bei mir Eindruck hinterlassen haben. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald auf Arbeit. Tschüss!